Ja, ich würde noch ganz Ist ja kurz alles gern auch darum verboten. bitten, dass heute Abend nicht geraucht wird hier. Und möchte euch dann Ellen vorstellen. Ellen ist seit den 1980ern in der anarchistischen Bewegung aktiv, hat in Kanada, in Victoria, ein anarchistisches Archiv mit aufgebaut, dessen Direktor ist. Dort werden hauptsächlich Materialien zum Anarchismus in Kanada gesammelt, die vorher von Haus zu Haus gewandert sind und von Aktivistinnen aufbewahrt wurden. Er arbeitet in einem anarchistischen Kollektivbuchladen mit, das ehrenamtlich geführt wird, und engagiert sich derzeit auch gegen den Plan von Ölpipelines in Kanada in Solidarität mit indigenen Völkern, auf dessen Land diese Ölpipelines gegen deren Willen aufgebaut werden sollen. Er ist außerdem Kunstkritiker, Kunsthistoriker und Kunstprofessor für moderne Kunst und zeitgenössische Kunst an der Uni Victoria in Kanada. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an Ellen. I thought I'd begin my talk with this illustration by Kupka, a Czech artist who was active in the late 19th century. Kupka's depiction of the industrial capitalist social order breaks the fiction of peace and normalcy out of which the status quo is constituted, suggesting that as long as we have state power and economic inequality, violence is never far away. This is one of anarchism's core insights. When the movement first emerged in the 19th century, the goal was to end inequality and exploitation enforced at gunpoint. Ich möchte mit dieser Illustration von Kupka beginnen, einem tschechischen Künstler des späten 19. Jahrhunderts. Kupkas Darstellungen der gesellschaftlichen Ordnung im Industriekapitalismus zerstören die den Status quo aufrechterhaltende Fiktion von Frieden und Normalität. Denn er weist darauf hin, dass solange es die Staatsmacht und wirtschaftliche Ungleichheit gibt, Gewalttätigkeiten nie in weiter Ferne liegen. Das ist eine der vorrangigen Erkenntnisse des Anarchismus. Als die Bewegung im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm, war ihr Ziel, der mit dem Gewehr erzwungenen Ungleichheit und Ausbeutung ein Ende zu setzen. Anarchism would not only end the war of the rich against the poor, it would also end the war against nature. In the words of the anarchist geographer Elise Reclus, writing in 1866, having vanquished the violence of social inequality, humanity could end the brutal violence with which most nations have treated the nourishing earth and rediscover our capacity to live in harmony with the planet. Der Anarchismus würde nicht nur dem Krieg der Reichen gegen die Armen ein Ende setzen, sondern auch dem Krieg gegen die Natur. 1866 schrieb der anarchistische Geograf Elise Reclus, dass wenn die gewalttätige soziale Ungleichheit abgeschafft sei, die Menschheit die brutale Gewalt, mit der die meisten Nationen die uns ernährende Erde behandelt haben, beenden und unsere Fähigkeit, mit dem Planeten in Harmonie zu leben, wiederentdecken könnten. In Anarchy and Art, I discuss Reclus' impact on the neo-impressionist artist Paul Signac. Whoops. What's up? Oh, right. Okay. Good. I just have to keep it active. In Anarchy and Art, I discuss Reclus' impact on the neo-impressionist artists Paul Signac and Henri Edmond Cross. In their depictions of the coastlines of southern France, these artists celebrated the natural beauty of the region as an extension of anarchistic values. Aesthetic harmony in art mirrored the natural ecological order, which anarchism would create and develop in society. In Anarchie und Kunst schreibe ich über Reclus' Einfluss auf die Neoimpressionisten Paul Signac und Henri Edmond Cross. In ihren Darstellungen der Küstenlandschaften Südfrankreichs priesen Signac und Cross die natürliche Schönheit dieser Region als eine Ausdehnung anarchistischer Werte. Ästhetische Harmonie in der Kunst spiegelte die natürliche ökologische Ordnung wider, die der Anarchismus in der Gesellschaft hervorbringen und aufrechterhalten würde. This is the underlying theme of Cross's depiction of French farmers harvesting grapes. Here we have a living embodiment of anarchistic ideals. Economically independent and skilled in their craft, The farmers exist in harmony with the land they cultivate. A political message Cross intensifies using neo-impressionist aesthetics. Dieses Thema liegt Cross Bildern von französischen Bauern bei der Weintraubenernte zugrunde. Hier haben wir eine Verkörperung des anarchistischen Ideals. Wirtschaftlich unabhängig und geschickt in ihrem Handwerk leben die Bauern in Harmonie mit dem Land, das sie bebauen. Eine politische Botschaft, die Cross durch die Anwendung neoimpressionistischer Ästhetik verstärkt. Cross's lithograph from 1896 entitled The Wanderer underlines the class struggle aspects of his vision. Surrounded by a beautiful, peaceful countryside, the wandering anarchist imagines the day after the revolution, when the insignias of power, including military drums and national flags, will go up in flames. Cross' Lithographie von 1896 mit dem Titel Der Umherziehende betont den Aspekt des Klassenkampfs seiner Vision. Umgeben von einer schönen, friedlichen Landschaft stellt sich der umherziehende Anarchist den Tag nach der Revolution vor, wenn die Symbole der Macht wie Militärtrommeln und Nationalflaggen in Flammen aufgehen werden. This is the positive side of the ledger. On the other hand, anarchist artists also depicted the stark realities of the industrial capitalist system, grinding, relentless, cruel and heartless. Dies sind die positiven Darstellungen, aber anarchistische Künstler bildeten auch die harte Wirklichkeit des industriekapitalistischen Systems ab. Erdrückend, unbarmherzig, grausam und herzlos. During the 1840s, 50s and 60s, Gustave Courbet, who was an associate of Pierre-Joseph Proudhon, painted real allegories that grated against the sensibilities of the art establishment. In The Stonebreakers, we have the story of working class entrapment. Referring to the young boy hauling stones for the old man, Courbet wrote, "That is how you begin, and that is how you end up under capitalism." Während der 1840er, 50er und 60er malte Gustave Courbet, der mit Pierre-Joseph Proudhon befreundet war, reale Allegorien, die die Empfindsamkeiten des Kunstestablishments verletzten. In Die Steinklopfer finden wir eine Geschichte über die Falle, in der die Arbeiterklasse sitzt. Über den Jungen, der für den alten Mann Steine schleppt, schrieb Courbet: "So beginnt man und so endet man unter dem Kapitalismus." This lithograph from the early 1900s presents the paradox of working class starvation in the face of capitalism's bountiful plenitude. The provocation being the commodification of bread, humanity's most basic food. Business prospers while the child starves. Diese Lithografie vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigt, wie paradox es ist, dass die Arbeiterklasse angesichts des reichlichen Überflusses im Kapitalismus hungert. Die Provokation besteht in der Kommodifizierung von Brot, dem Grundnahrungsmittel der Menschheit. Das Geschäft floriert, während das Kind hungert. There is also an anti-colonial tradition in anarchist art, which subjected the empires of Europe to scathing criticism. What better way to satirize the hypocrisy of colonialism than to represent Christ himself as Europe's great civilizing force? Arms outstretched, he grins drunkenly while armies depart from Europe to conquer the globe. The drawing is entitled The White Peril, an inversion of a racist slogan concerning the danger of Chinese immigration swamping Europe's colonies. Es gibt auch eine antikoloniale Tradition in der anarchistischen Kunst, in der die europäischen Mächte vernichtender Kritik ausgesetzt wurden. Wie kann man die Scheinheiligkeit besser verspotten als durch die Darstellung von Jesus Christus als die zivilisierende Kraft des Kolonialismus? Die Arme ausgestreckt, grinst er betrunken, während von Europa aus Armeen losziehen, um die Welt zu erobern. Der Titel der Zeichnung lautet Die weiße Gefahr, eine Umkehr des rassistischen Slogans über die Gefahr, dass emigrierende Chinesen Europas Kolonien überschwemmen könnten. In Anarchy and Art, I discuss the anti-colonial anarchism in India, focusing on the theories of Ananda Kumaraswamy. Kumaraswamy argued India's independence from the British depended on the renewal of the subcontinent's pre-capitalist way of life and the development of a distinctly Indian variation of anarchism that would also renew the region's spiritual traditions through art. In Anarchie und Kunst behandle ich antikolonialen Anarchismus in Indien, wobei ich mich auf die Theorien von Ananda Kumaraswamy konzentriere. Kumaraswamy argumentierte, dass Indiens Unabhängigkeit von Großbritannien von der Erneuerung der präkapitalistischen Lebensweise auf dem Subkontinent und der Entwicklung einer indischen Variante des Anarchismus abhänge, die die spirituellen Traditionen der Region mithilfe der Kunst wiederbeleben würden. In 1914, Kumaraswamy coined the term post-industrialism to characterize his program. He used this term to attack the ideology of modernizers, who divided the world into the advanced and backward, and fetishized the Western industrial capitalist experience as the most advanced stage. To speak of post-industrialism was to assert industrial capitalism could be superseded by alternatives in India, England and elsewhere. 1914 prägte Kumaraswamy den Begriff Postindustrialismus, um sein Programm zu beschreiben. Er verwendete diesen Begriff, um die Ideologie der Modernisierer anzugreifen, die die Welt in die Fortschrittlichen und die Rückständigen unterteilte und den westlichen Industriekapitalismus als am fortschrittlichsten fetischierte. Mit dem Wort Postindustrialismus strich er hervor, dass der Industriekapitalismus in Indien, England und andernorts von Alternativen verdrängt werden könne. 1914 also marks the beginning of World War I and mass slaughter on an unprecedented scale. Towards the end of that war, revolution in Russia ushered in an important phase in the history of anarchist art and anarchism generally. 1914 stand im Zeichen des Ersten Weltkriegs und eines nie zuvor dagewesenen Massenschlachtens. Gegen Ende des Kriegs leitete die Revolution in Russland eine wichtige Phase in der Geschichte der anarchistischen Kunst sowie des Anarchismus im Allgemeinen ein. During 1918, the Moscow Federation of Anarchist Groups had a special section in its newspaper, Anarchia, where modern art was discussed and debated. The Federation also established a network of clubs which served as radical cultural institutions. For example, the House of Anarchy, where the Federation's newspaper was published, also featured a library and reading room, printing facilities, a poetry circle, and a large theater hall where plays were performed and lectures held. 1918 veröffentlichte die Moskauer Föderation anarchistischer Gruppen in ihrer Zeitung Anarchia regelmäßig Artikel, in denen moderne Kunst besprochen und debattiert wurden. Die Föderation baute außerdem ein Netzwerk von Clubs auf, die radikale kulturelle Einrichtungen gründeten. Im Haus der Anarchie zum Beispiel, in dem die Zeitung veröffentlicht wurde, gab es auch eine Bibliothek mit Lesesaal, eine Druckerei, einen Lyrikkreis und einen großen Theatersaal, in dem Stücke aufgeführt und Vorträge gehalten wurden. Many of the buildings occupied by the anarchists had been abandoned by Moscow's elite, and when the anarchists moved in, they turned them into communes. One such club had been the residence of a textile industrialist who had a substantial collection of modern art. Under anarchist occupation, it served as a commune, an artist studio, and a people's museum until the communists shut it down during anti-anarchist raids in April 1918. Viele der von Anarchistinnen besetzten Gebäude waren von Moskaus Elite verlassen worden und als die Anarchistinnen einzogen, funktionierten sie diese zu Kommunen um. Ein solcher Club war das Wohnhaus eines Textilfabrikbesitzers, der eine beachtliche Sammlung moderner Kunst besaß. Unter der anarchistischen Besetzung fungierte es als Kommune, Künstleratelier und Volksmuseum, bis es im April 1918 während einer gegen Anarchistinnen gerichteten Razzia geschlossen wurde. I chart the development of two variations of modern art within the Russian anarchist movement. One keyed to the materiality of the medium, and the other rooted in notions of spiritual transcendence. Ich zeige die Entwicklung von zwei Richtungen auf, die die moderne Kunst innerhalb der russischen und anarchistischen Bewegung nahm. Die eine stützte sich auf die Materialeigenschaften der Ausdrucksmittel, die andere hatte ihre Wurzeln in Vorstellungen spiritueller Transzendenz. Both were founded on the supposition that free expression in the arts complemented the anarchist reformation of society so as to maximize creative autonomy in every sphere of life. As anarchist artist Alexander Rodchenko argued in 1919 during a debate with communists concerning the value of modern art, the worker does not want to strangle his brother, the rebellious artist. I am sure, he concluded, that working people want true creators, not submissive bureaucrats. Beide begründeten sich in der Annahme, dass die freie Meinungsäußerung in der Kunst zusammen mit der anarchistischen Neugestaltung der Gesellschaft dazu führen werde, die kreative Autonomie in allen Bereichen des Lebens zu maximieren. Wie der anarchistische Künstler Alexander Rodchenko 1919 in einer Debatte mit Kommunisten über den Wert moderner Kunst argumentierte, der Arbeiter möchte seinem Bruder, dem rebellischen Künstler, nicht die Luft zum Atmen nehmen. Ich bin sicher, schloss er, dass die Arbeitenden wahre Schaffende wollen, nicht unterwürfige Bürokraten. However, once the communists had crushed anarchism and established their dictatorship, Rodchenko, Gann, and other former anarchists denounced conventional art as bourgeois individualist and channeled their creative activity into graphic design, photography, and advertising. They ended up entirely subservient to the political bureaucracy of the communist government. Als die Kommunisten jedoch die anarchistische Bewegung zerstört und ihre Diktatur errichtet hatten, verurteilten Rodchenko, Gann und andere ehemalige Anarchistinnen konventionelle Kunst als bourgeois und individualistisch und verlegten ihre kreativen Tätigkeiten in die Bereiche Grafikdesign, Fotografie und Werbung. Am Ende waren sie der politischen Bürokratie der kommunistischen Regierung gegenüber absolut unterwürfig. The 1930s were difficult for the anarchist movement. While communism asserted itself as the only alternative to capitalism, fascism rose to prominence, and Spanish anarchist syndicalism went down in defeat in 1939. Then World War II began. Mit den 1930ern kamen schwere Zeiten auf die anarchistische Bewegung zu. Während der Kommunismus sich als einzige Alternative zum Kapitalismus darstellte, nahm der Faschismus eine Vormachtstellung ein und der spanische Anarchosyndikalismus wurde 1939 geschlagen. Dann begann der Zweite Weltkrieg. In Anarchy and Art I discussed the aftermath of these events, focusing on the American poet Robert Duncan and his lover Jess Collins. Duncan was a war resister who publicly declared he was gay in 1944 in the widely read cultural journal Politics. In Anarchie und Kunst konzentriere ich mich in dem Teil über die Nachkriegszeit auf den amerikanischen Dichter Robert Duncan und seinen Lover Jess Collins. Duncan war ein Kriegsdienstverweigerer, der 1944 öffentlich in der weit verbreiteten Kulturzeitschrift Politics verkündete, dass er schwul war. Duncan's statement, "The Homosexual in Society," argued that there was a pervasive homosexual cult amongst gays who had retreated from political and social persecution into insular social circles. This did nothing to disrupt the capitalist status quo. In fact, it buttressed it by encouraging gays to separate themselves from society. In seiner Stellungnahme, "Der Homosexuelle in der Gesellschaft," argumentierte Duncan, dass es einen weit verbreiteten homosexuellen Kult unter Schwulen gebe, die sich vor gesellschaftlicher und politischer Verfolgung in sich isolierende soziale Kreise zurückgezogen hätten. Dies trüge nicht dazu bei, am Status quo zu rütteln. Es stütze diesen sogar, indem es Schwule dazu anhielte, sich von der Gesellschaft abzusondern. Contrasting his own anarchism with this homosexual cult, Duncan argued that the liberation of sexuality necessitated a more general devotion to human freedom across the social landscape. Homosexuals and others needed to stop constructing their sense of self around national, religious, racial, and sexual identities. People could then embark on a process of self-transformation in which every word, every action, and every purpose would be examined and considered from an anarchist viewpoint. This revolution in consciousness could, in turn, serve as a basis for transforming society. Seinen Anarchismus dem homosexuellen Kult entgegensetzend, argumentierte Duncan, dass für die sexuelle Befreiung eine allgemeinere Hingabe an die menschliche Freiheit, und zwar für alle und in allen Bereichen des Lebens, notwendig sei. Homosexuelle und andere müssten damit aufhören, ihr Selbstverständnis auf nationalen, religiösen, rassischen und sexuellen Identitäten zu begründen. Dann könnten die Menschen einen Prozess der Selbstveränderung beginnen, in dem jedes Wort, jede Handlung und jedes Vorhaben von einem anarchistischen Standpunkt aus untersucht und betrachtet werden würde. Diese Bewusstseinsrevolution wiederum könnte als Grundlage zur Veränderung der Gesellschaft dienen. Duncan's call would eventually be taken up by his lover Jess Collins. During World War II, Collins had been drafted into atomic bomb production for the US military. After the war, he got a job in the nuclear war industry as a technician producing plutonium. However, in 1949, he abruptly quit and moved to San Francisco to study art. Duncans Aufruf wurde schließlich von seinem Lover Jess aufgegriffen. Während des Zweiten Weltkriegs war er zur Arbeit an der Atombombe eingerufen worden. Nach dem Krieg arbeitete er als Techniker für die Plutoniumherstellung in der Atomkriegsindustrie. 1949 kündigte er jedoch unvermittelt und zog nach San Francisco, um Kunst zu studieren. In San Francisco, he met and fell in love with Duncan. During the 1950s, the two engaged in various cultural projects to promote the ideals of anarchism. In San Francisco lernte er Duncan kennen und verliebte sich in ihn. Während den 1950ern engagierten sich die beiden für verschiedene kulturelle Projekte, mit denen sie für die Ideale des Anarchismus warben. One of their most interesting projects was a non-commercial art center free from the pressures of the capitalist art market. They maintained this gallery for 1 year and then shut it down to ensure it did not evolve into a for-profit venture. The King Ubu Gallery hosted art exhibitions, plays, literary evenings with anarchist writers, experimental film screenings and musical performances. Eines ihrer interessantesten Projekte war ein nicht kommerzielles Kunstzentrum, das sich den Zwängen des kapitalistischen Kunstmarkts nicht unterordnete. Sie betrieben diese Galerie ein Jahr lang und schlossen sie dann, um sicherzustellen, dass sie nicht zu einem gewinnorientierten Unterfangen werden konnte. In der King Ubu Galerie fanden Kunstausstellungen, Theateraufführungen, literarische Abende mit anarchistischen Schriftstellerinnen, Vorführungen experimenteller Filme und musikalische Darbietungen statt. Turning to the era of the 1960s, I interview an American illustrator, Susan Semensky. As a young art student, Semensky studied with the abstract painter Ad Reinhardt at Hunter College Art School in New York. Reinhardt was a Marxist who insisted on separating his activity as an artist from his activity as a political activist. Like many prominent artists, he dismissed political art as vulgar hack work on the grounds that it had no aesthetic value. Kommen wir zu den 1960ern. Hierzu führte ich ein Interview mit der US-amerikanischen Illustratorin Susan Semensky. Als junge Kunststudentin studierte Semensky an der Kunstschule des Hunter College in New York unter dem abstrakten Maler Ad Reinhardt. Reinhardt war ein Marxist, der darauf bestand, seine Aktivitäten als Künstler von jenen, die er als politischer Aktivist betrieb, zu trennen. Wie viele berühmte Künstler verwarf er politische Kunstwerke als 0815-Arbeiten mit der Begründung, dass sie keinen ästhetischen Wert besäßen. During her studies, Semensky was involved in anti-Vietnam War protests and traveled to Holland in 1967, where she spent time with anarchists based in Amsterdam. By 1968, she was back in the U.S., working as a graphic artist for the Guardian newspaper while she finished her art degree. Während ihres Studiums nahm Semensky an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg teil und reiste 1967 nach Holland, wo sie ihre Zeit mit den Amsterdam wohnhaften Anarchistinnen verbrachte. 1968 kehrte sie in die USA zurück und arbeitete, während sie ihr Kunststudium abschloss, als Grafikerin für die Zeitung Guardian. She worked for the Guardian from March 1968 to August 1969, when she quit along with other staff members over the lack of internal democracy and grossly unequal pay scales. Vom März 1968 bis zum August 1969 arbeitete sie für den Guardian. Dann verließen sie und andere Angestellte den Guardian wegen mangelnder interner demokratischer Prozesse und extrem unterschiedlicher Tarifzahlungen. Szymanski moved on to the Rat, a radical weekly magazine that had been taken over by feminists in January 1969. Prior to the takeover, the Rat's male editors were notorious for their willingness to use sexually exploitative imagery to promote sales. When women on the staff began raising more and more objections, the editors decided to give them a special issue to edit. The women promptly took charge and transformed the magazine into a feminist publication. Szymanski ging zur Rat, einer radikalen Wochenzeitschrift, die im Januar 69 von Frauen übernommen wurde. Die männlichen Herausgeber von vor der Übernahme waren für ihre Bereitwilligkeit bekannt, sexualisierte Bilder zur Steigerung der Verkaufszahlen zu verwenden. Als Rat-Mitarbeiterinnen verstärkt Einwände erhoben, beschlossen die Herausgeber, ihnen Inhalt und Gestaltung einer Spezialausgabe zu überlassen. Die Frauen entschlossen sich prompt zur Übernahme der Zeitschrift insgesamt und gestalteten diese in eine feministische um. Szymanski's involvement lasted until August 1970, when she withdrew because of growing conflicts within the collective. While working for the Rat, she produced some of the magazine's most iconic artwork. Szymanski mixed her knowledge of anarchism with powerful imagery grounded in the struggles of the day to profile the ways in which women were playing an active role in radical social change. Szymanski arbeitete bis zum August 1970 an der Rat mit. Dann zog sie sich wegen zunehmender Konflikte innerhalb des Kollektivs zurück. Während sie für die Rat arbeitete, produzierte sie die kultigsten Kunstwerke der Zeitschrift. Szymanski verknüpfte ihr Wissen über den Anarchismus mit wirkungsvollen Bildern über damalige Kämpfe, um aufzuzeigen, auf welche Art und Weise Frauen aktiv am radikalen gesellschaftlichen Wandel teilnahmen. Her most popular invention, which she produced collaboratively with others in the Rat, were the Outlaws of America trading cards. These honored various contemporary militants, detailing who they were and why they'd been outlawed. Ihre populärste Erfindung, die sie gemeinsam mit anderen bei der Rat produzierte, waren die Sammelkarten von Amerikas Outlaws. Mit ihnen wurden verschiedene zeitgenössische Militante geehrt, und es wurde erklärt, wer sie waren und warum sie kriminalisiert wurden. Unfortunately, after leaving the Rat, Szymanski got involved in the Maoist Revolutionary Communist Party and stopped making art. She only reemerged as an artist after she left the party in the 1980s and returned to identifying as an anarchist. Nachdem Szymanski die Rat verließ, wurde sie in der maoistischen, revolutionären, kommunistischen Partei aktiv und hörte mit der Kunst auf. Erst als sie die Partei in den 1980ern verließ und erneut dazu überging, sich als Anarchistin zu identifizieren, trat sie wieder als Künstlerin in Erscheinung. In the 1990s she began producing work for various anarchist publications, most notably the New York-based illustrated magazine World War III. She continues creating art to this day, always with an anarchist perspective in mind. In den 1990ern produzierte sie Arbeiten für verschiedene anarchistische Publikationen, vor allem für die New Yorker Comic-Zeitschrift World War III. Sie ist heute noch künstlerisch tätig, wobei sie ihre Arbeiten stets aus anarchistischer Perspektive angeht. On November 9, 1989, Communist Party rule in Eastern Europe and the Soviet Union came to a dramatic end with the breaching of the Berlin Wall. I closed my book discussing anarchist art in the years leading up to this moment, focusing on the graphics of G. Walker, illustrator for the British punk band Crass. Am 9. November 1989 fand die Herrschaft der Kommunistischen Partei über Osteuropa und die Sowjetunion mit dem Fall der Berliner Mauer ein dramatisches Ende. Gegen Ende meines Buchs behandle ich anarchistische Kunst in jenen Jahren, die diesem Ereignis vorausgingen. Dabei finden die Grafiken von G. Walker, der Illustratorin der britischen Punkband Crass, besondere Beachtung. Formed in 1977 and run as a collective, Crass created its own not-for-profit record company and committed itself to promoting anarchism in whatever way it could. The band financed activist publications, organized benefits for squatters and rape crisis centers, raised money for anarchists accused of plotting a bombing campaign, and helped found an anarchist center in London. 1977 als Kollektiv gegründet, stellte Crass ihre eigene nicht gewinnorientierte Plattenfirma auf die Beine und verschrieb sich der Verbreitung des Anarchismus auf jede mögliche Weise. Die Band finanzierte aktivistische Publikationen, organisierte Benefizveranstaltungen für Hausbesetzerinnen und für Beratungsstellen bei Vergewaltigung, sammelte Geld für Anarchisten, die angeklagt waren, eine Serie von Bombenanschlägen geplant zu haben, und half bei der Gründung eines anarchistischen Zentrums in London. Do you want to say anything about a prompt or warning? Tell people about the imagery? A bit? Yeah. I wish I'd forgotten. Yeah, sure. Walker's insert poster for the Crass song Nagasaki Nightmare illustrates the band's stance towards power in its communist and capitalist guises. She depicts the leaders of the world's nuclear powers and aspiring members to this elite club grouping together for a photo op in the ruins of Nagasaki. The politicians' shared willingness to do it again, as the song relates, is symbolized by the jovial attitudes of Ronald Reagan and Leonid Brezhnev as they reach out to shake hands over the charred corpse of a child. Walkers Poster, das der Single Nagasaki Nightmare beigelegt wurde, veranschaulicht die Haltung der Band gegenüber staatlicher Macht in ihren kommunistischen und kapitalistischen Erscheinungsformen. Das Poster zeigt die Führer der Nuklearmächte wie auch jene Führer, die die Mitgliedschaft in diesem Elite-Club anstreben. Wie für einen Fototermin aufgestellt, stehen sie in den Ruinen Nagasakis. Die den Politikern gemeinsame Bereitschaft, to do it again, es wieder zu tun, wie der Song berichtet, wird symbolisiert von dem fröhlichen Gebaren Ronald Reagans und Leonid Brezhnevs, während sie sich die Hände über der verkohlten Leiche eines Kindes reichen. Hier möchte ich ganz kurz ankündigen, dass nach dem nächsten Bild 4 Bilder von entstellten Kriegsopfern erscheinen. Und wer sich das gerne ersparen möchte, dann ist vielleicht Zeit, um mal kurz rauszugehen oder auf die Toilette oder so. The visceral impact of Nagasaki Nightmare was matched by Wagner's productions during the Falklands War. In spring 1982, an Argentinian military dictatorship went to war with Britain over a small group of islands off the coast of South America known as the Falklands. In Britain, the Conservative Party solidified its popularity by rallying the population around the war, which was won within 2 months. Die emotionale Wirkung des Albtraums von Nagasaki erzielte Walker auch mit ihren während des Falklandkrieges angefertigten Werken. Im Frühjahr 1982 begann die argentinische Militärdiktatur einen Krieg gegen Großbritannien, in dem es um eine kleine, der südamerikanischen Küste vorgelagerte Gruppe von Inseln ging, die Falklandinseln. In Großbritannien steigerte die Conservative Party ihre Beliebtheit, indem sie die Bevölkerung für den Krieg begeisterte, der innerhalb von 2 Monaten gewonnen war. Following the victory, Crass produced an album commemorating the famous reply of a horridly burned British soldier who was paraded in front of Prince Charles as an example of self-sacrifice for the nation. When the prince told him to get better, he answered, "Yes, sir, I will." Nach dem Sieg gab Crass ein Album heraus, das der berühmt gewordenen Antwort eines Soldaten mit entsetzlichen Verbrennungen gewidmet ist. Der Soldat wurde im Beisein von Prinz Charles als Beispiel für Selbstaufopferung vorgeführt. Als der Prinz ihm sagte, dass er bald wieder gesund werden solle, antwortete der Soldat, "Yes, sir, I will." Ja, Sir, das werde ich. Wagner's insert poster reproduced the text of this exchange with a tabloid newspaper photograph of the incident. The photograph showcased the grotesqueness of this dutiful working-class war victim acquiescing to power by indulging his prince in the comforting fiction that he would ever get well. Auf Walkers Posterbeilage sieht man die von Prinz Charles und dem Soldaten ausgetauschten Worte sowie ein Foto der beiden. Das Foto streicht hervor, wie grotesk die Ergebenheit des Pflichtbewussten der Arbeiterklasse angehörigen Kriegsopfers gegenüber der Herrschaft ist. Diese Ergebenheit drückte sich darin aus, dass er seinen Prinz mit der tröstlichen Fiktion, dass er irgendwann wieder gesund werden würde, zufriedenstellte. The theme of self-sacrifice and submission to power also graced the album cover, where Wagner collaged the figure of an emaciated soldier, war medal pinned to his chest, crucified against a bleak industrial backdrop. Das Thema der Selbstaufopferung und der Unterwerfung schmückte auch das Plattencover, für das Walker in einer Collage einen ausgemergelten Soldaten mit einer an die Brust gehefteten Kriegsmedaille vor einer trostlosen industriellen Kulisse gekreuzigt darstellte. The soldier's face was taken from German anarchist Ernst Friedrich's 1924 publication, War Against War. The book captions photos of self-sacrificed officers, kings, politicians, destroyed towns, rotting corpses, mass hangings, blasted trenches, rape victims, and mutilated war veterans, with satirical commentaries, bellicose pro-war declarations, patriotic songs and militaristic slogans. Das Gesicht des Soldaten war dem Buch Krieg dem Krieg entnommen, das der deutsche Anarchist Ernst Friedrich 1924 geschrieben hatte. Das Buch zeigt Fotos von selbstzufriedenen Offizieren, Königen und Politikern, zerstörten Städten, verwesenden Leichen, Massenerhängungen, zerbombten Gräben, Vergewaltigungsopfern und verstümmelten Kriegsveteranen. Neben diesen Fotos standen satirische Anmerkungen, kämpferische Kriegsaufrufe, patriotische Lieder und militärische Slogans. Incorporating Friedrich's attack into her ironic tribute to the Falklands adventure, Wagner signaled that Crass's anarchism was firmly rooted in history, with all that implied by way of well thought out socially engaged perspectives. Indem Walker Friedrichs Kritik in ihren ironischen Tribut an das Unternehmen Falkland einband, signalisierte sie, dass der Anarchismus von Crass fest in der Geschichte verankert war, mit allem, was eine gut durchdachte, sozial engagierte Perspektive beinhaltet. If the fall of the Berlin Wall demonstrated anything, it's that the matrix of state power, social inequality, and industrial exploitation undergirding the Cold War did not go away when the Soviet Empire dissolved. Wenn der Fall der Berliner Mauer uns irgendetwas beweist, dann, dass die den Kalten Krieg untermauernde Matrix von staatlicher Macht, sozialer Ungleichheit und industrieller Ausbeutung sich nicht mit dem Sowjetreich auflöste. In this regard, the Persian Gulf War, which overlapped the Wall's dismantling, proved to be a bellwether event. In dieser Hinsicht sollte der Persische Golfkrieg, der sich mit dem im November 91 abgeschlossenen Niederreißen der Mauer überschnitt, ein richtungsweisendes Ereignis sein. This war has been characterized as a desert holocaust for good reason. In the course of that conflict, Iraq's infrastructure was pulverized by bombing, as were its military. During the war itself, U.S. forces, including Canadians, committed numerous atrocities, including the live burial of thousands of Iraqi troops by tanks equipped with plows, the deliberate bombing of Iraqi civilians, including those in air raid shelters, the targeting of Iraqi power plants, dams, sewage, and water treatment facilities, and the slaughter of thousands of defenseless Iraqi troops fleeing Kuwait along the so-called Highway of Death. Dieser Krieg wurde aus gutem Grund als Holocaust der Wüste beschrieben. Im Laufe dieses Konflikts wurden die irakische Infrastruktur und das irakische Militär völlig zerbombt. Während des Krieges begingen die von den USA angeführten Streitkräfte, darunter kanadische Truppen, zahlreiche Gräueltaten, unter anderem folgende: Beerdigungen bei lebendigem Leib von tausenden irakischen Soldaten durch mit Pflügen bestückten Panzerwagen. Bewusstes Bombardieren von irakischen Zivilisten, einschließlich in Luftbunkern Schutzsuchender. Das Anvisieren von Kraftwerken, Dämmen, Kanalisations- und Wasseraufbereitungsanlagen. Das Abschlachten tausender irakischer Soldaten, die entlang der sogenannten Straße des Todes aus Kuwait flohen. Last but not least, there was epic ecological destruction. Massed troops, bombings, and tank battles chewed up the fragile desert, and the destruction of oil facilities resulted in thick, black, toxic clouds that blanketed the region for months, while oil poured into the Gulf waters and across vast desert expanses. Nicht zuletzt kam es zu einem ökologischen Desaster von epischen Ausmaßen. Massen an Truppen, Bombardierungen und Panzerschlachten durchpflügten die fragile Wüste und die Zerstörung der Ölanlagen führte zu dichten, schwarzen, giftigen Wolken, die die Region monatelang bedeckten, während Öl ungehindert in den Persischen Golf und über die weiten Wüstenflächen floss. Responding to this massacre in 1991, the anarchist graphic artist Richard Mock created four Lionel cut prints that critique the war on many levels. 1991 reagierte der anarchistische Grafiker Richard Mock mit vier Linoldrucken auf das Massaker, die den Krieg auf mehreren Ebenen kritisierten. Mock depicts the conflict as an assault on nature in the raw. Wildlife are shown struggling and dying in a pool of dark black oil. Mock stellte den Konflikt ungeschminkt als einen Angriff auf die Natur dar. Wildlebende Tiere kämpfen in einer schwarzen Öllache um ihr Leben und sterben. A camel is struck by a shell. Eyes pop out of the fleshy rot, making the abjectness of its plight almost comical, were it not for the red blood pooling underneath. Ein Kamel wird von einer Granate getroffen. Die Augen schnellen aus dem verrottenden Fleisch hervor, was die Hoffnungslosigkeit seiner Misere fast komisch erscheinen lässt, wäre da nicht die rote Blutlache darunter. A spiny-tailed desert lizard cautiously approaches a discarded gas mask, flicking its tongue in a futile attempt to understand it in its own terms. Eine dornschwänzige Wüstenechse nähert sich vorsichtig einer weggeworfenen Gasmaske. In dem vergeblichen Versuch, dies in ihren eigenen Denkkategorien zu verstehen, lässt sie ihre Zunge vorschnellen. The entire ecology, humans included, is transformed into a target. Responding as nature will, the desert's most lethal creatures surround the threat. Seemingly, the natural order is attempting to combat death in the guise of a species gone awry, so disconnected from the planetary order of things, it's bent on destroying itself, along with everything else. Die gesamte Ökologie, inklusive der Menschen, wird in eine Angriffszone verwandelt. Wie es in der Natur so ist, umringen die giftigsten Tiere hierauf die Bedrohung. Anscheinend versucht die natürliche Ordnung gegen den Tod in Gestalt einer missratenen Spezies anzukämpfen, die so von der planetaren Ordnung der Dinge abgekoppelt ist, dass sie ganz versessen darauf ist, sich selbst zusammen mit allem anderen zu zerstören. Mock presents the war as the embodiment of an all-pervasive power structure, an ecologically catastrophic, socially oppressive power structure, perpetually at war with nature and humanity as well. Mock präsentiert den Krieg als Verkörperung einer alles durchdringenden Machtstruktur, einer für die Ökologie katastrophalen, sozial unterdrückerischen Machtstruktur, die sich stets mit der Natur wie auch der Menschheit im Krieg befindet. Anarchist art awakens us to the reality that there is an alternative to this nightmare. In Richard Mock's words, through anarchism we could create harmony between humanity and nature, and we would discover in an anarchist society new dimensions of being human. We would take down our armor and allow the growth of collective attachments to the earth and to other people. Anarchistische Kunst macht uns bewusst, dass es eine Alternative zu diesem Albtraum gibt. Laut Richard Mock könnten wir mit dem Anarchismus eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Natur aufbauen. Und wir würden in einer anarchistischen Gesellschaft neue Dimensionen des Menschseins entdecken. Wir würden unsere Schutzpanzer ablegen und die Entwicklung kollektiver Bindungen an die Erde und andere Menschen zulassen. That's it. So.